Verstand ist oft zu wenig, um den anderen zu verstehen. Manchmal reichen nicht die Augen, um zu sehen. Der kleine Stille aus der Klasse, der dem Lehrer die Tür aufmacht, der unter Jungs kaum einen Ton sagt, nur über wenig Witze lacht. Und nach der letzten Biostunde tut er so, als ob nichts sei. Er greift das Glas mit weißen Mäusen, läuft hinaus und lässt sie frei. Der Verstand ist oft zu wenig, um den anderen zu verstehen. Manchmal reichen nicht die Augen, um zu sehen. Zwei im Wald auf einer Decke, ihre Hand kühlt seine Stirn. Nur der Atem ist zu hören, ein Gedanke jagt sein Hirn. Ihre Bluse hat 12 Knöpfe, er ist jetzt beim 4. Knopf. Da schaut die Angst aus ihren Augen, sie zieht die Decke über den Kopf. Der Verstand ist noch zu wenig, um den anderen zu verstehen. Manchmal reichen nicht die Augen, um zu sehen. Aus dem großen Faschingsfestsaal trägt man einen Jungen raus, der hat einen Schnaps zu viel getrunken. Das Blaulicht jagt zum Krankenhaus, die Freundin sei ihm fremd gegangen. Man sagt, er sei nicht ganz normal. Dann schunkeln sie zur nächsten Runde in dem tollen bunten Faschingssaal. Der Verstand ist oft zu wenig, um den anderen zu verstehen. Manchmal reichen nicht die Augen, um zu sehen. Der Verstand ist oft zu wenig, um den anderen zu verstehen. Manchmal reichen nicht die Augen, um zu sehen.